Hello, good morning, our friends. Hallo, guten Morgen, Freunde. We have a new voice. Wir haben eine neue Stimme. Gracie is with me. Grace ist bei mir. We decided that we will translate more with her too. Wir haben entschieden, dass sie mehr mit übersetzen wird. We're doing a new series now. Wir fangen mit einer neuen Serie an. We're going to go through John chapter 13. Wir werden Johannes Kapitel 13 durchgehen. And we will use the Passion Translation. Und wir verwenden die Passion-Übersetzung. Now, before I start to go through the chapter, bevor ich anfange, durch das Kapitel zu gehen, I want to tell you something about the Gospel of John. Möchte ich dir etwas über das Johannesevangelium erzählen? John specifically felt very close to Jesus. Johannes fühlte sich Jesus besonders nahe. He is the only one who called himself. Er ist der Einzige, der sich selbst the disciple whom Jesus loves. Der Jünger, den Jesus liebt, nennt. Jesus never said that. Nicht Jesus sagte das. John said that about himself. Sondern Johannes sagte das über sich selbst. So John felt very close to Jesus because he felt very loved. Johannes fühlte sich Jesus also sehr nahe, weil er sich sehr geliebt fühlte. But because Jesus loved all the disciples the same. Doch Jesus liebte alle Jünger gleich. So always remember that when you read John. Denk also immer daran, wenn du Johannes liest. That he's giving a perspective from a person that felt very loved. Dass er aus der Perspektive von jemand, der sich sehr geliebt fühlt, schreibt. Now, the other part that I want to tell you before we start to teach. Das andere, was ich dir sagen möchte, bevor wir anfangen, ist. I love the Gospel of John. It's my favorite gospel. Dass ich das Johannesevangelium liebe. Es ist mein Lieblingsevangelium. And the chapters from 13 on all the way to 17. Und die Kapitel 13 bis 17 are the last moments that Jesus had with his disciples. Sind die letzten Momente, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. So I think these are specifically important words. Ich denke also, dass das besonders wichtige Worte sind. Think about this thought. Denk über diesen Gedanken nach. If I've walked for a long time with certain people, wenn ich für lange Zeit mit gewissen Menschen unterwegs war, and these people have given everything to be part of my life, und diese Menschen haben alles aufgegeben, um Teil meines Lebens zu sein, and now I'm leaving them and they cannot go with me. Und jetzt verlasse ich sie und sie können nicht mit mir gehen. But before I do that, I tell them. Doch bevor ich das mache, sage ich ihnen. Guys, I have a lot of things still to say to you. Jungs, ich habe euch noch viel zu sagen. So, will you not pay special attention? Würdest du da nicht besonders aufmerksam zuhören? Of course you would. Natürlich würdest du das. Because you know, these are the last words that you will hear from me. Denn das sind die letzten Worte, die du von mir hören wirst. So, this is why for me these chapters have become very special. Deshalb sind diese Kapitel für mich etwas ganz Besonderes geworden. It's because Jesus is talking to his disciples the last words before he leaves. Denn Jesus spricht die letzten Worte mit seinen Jüngern, bevor er sie verlässt. So look, here is how he starts chapter 13. Schau, wie er Kapitel 13 beginnt. Jesus knew that the night before the Passover would be his last night on earth. Jesus wusste, dass die Nacht vor dem Passafest seine letzte Nacht auf der Erde sein würde. Before leaving this world to return to the Father's side. Bevor er diese Welt verließ, um an die Seite des Vaters zurückzukehren. So Jesus had a very clear understanding that the time was over. Jesus war sich also völlig im Klaren darüber, dass seine Zeit vorbei war. And he also knew that he would have to go back to the Father. Und er wusste auch, dass er zum Vater zurückkehren musste. Now if you know that this is your last moment on earth, everything you do, you will do very carefully. Wenn du weißt, dass das deine letzten Momente auf der Erde sind, dann wirst du alles, was du tust, sehr bedacht tun. So I can imagine that Jesus very thoughtfully planned his last moments. Ich kann mir also vorstellen, dass Jesus diese letzte Zeit sehr sorgsam geplant hat. But the important thing that we need to notice here in verse 1. Aber das Wichtigste, was du hier in Vers 1 beachten musst, ist, that Jesus had a clear knowledge of his purpose in life. Dass Jesus ein klares Verständnis seine Bestimmung im Leben hatte. And he knew where he was going to. Und er wusste, wohin er gehen wird. You know, if you are not sure where your destiny is, you will just wander through life like you're lost. Wenn du nicht weißt, was deine Bestimmung ist, wirst du durchs Leben gehen, als hättest du dich verlaufen. And so many Christians do that. So machen es viele Christen. They wander through life, always trying to figure out the purpose. Sie irren durchs Leben und versuchen immer ihre Bestimmung zu finden. They've spent so much energy and wasted time to try to figure out what's happening. Sie verschwenden so viel Zeit und Energie, um herauszufinden, was passiert. Look, your destiny has always been the father. Deine Bestimmung war schon immer der Vater. You were always supposed to be created for eternity. Du warst von Anfang an für die Ewigkeit geschaffen. You were never supposed to live for anything else. Du solltest nie für etwas anderes leben. And if you're not having an insurance in your heart, und wenn du in deinem Herzen keine Sicherheit hast, that the Heavenly Father is your destiny, dass der himmlische Vater deine Bestimmung ist, forever to be with him in heaven, für immer mit ihm im Himmel zu sein, then your life will always suffer. Dann wird dein Leben immer Schaden leiden. Because the perspective will be different. Denn die Perspektive wird anders sein. You see, if I know that tomorrow I'm going to a place that I've always been destined for, wenn ich weiß, dass ich morgen an den Ort gehe, für den ich immer schon bestimmt war, then I'm not going to live the same way than if I think I have another 10 years. Dann würde ich nicht so leben, als hätte ich noch 10 Jahre. Jesus knew this was the last moment. Jesus wusste, dass das der letzte Moment war. Are you completely aware in your heart? Bist du dir in deinem Herzen völlig bewusst, that your destiny is live with the Father in heaven forever? Dass es deine Bestimmung ist, für immer beim Vater im Himmel zu leben? And not to live on this earth forever? Und nicht für immer auf dieser Erde zu leben? When I look how many Christians live their lives, wenn ich mir anschaue, wie viele Christen ihr Leben führen, it looks like they have a mentality that life on earth will go on forever. Dann sieht es so aus, als hätten sie eine Gesinnung, dass das Leben auf Erden für immer weitergeht. That's why things of this, on this, in this earth stress them so much. Deshalb belasten irdische Sachen sie so sehr. You know, think about this way. Denk mal wie folgt. I'm going to a place on vacation. Ich bin irgendwo im Urlaub. And I know that it's the end of my vacation and I'm going back home. Und ich weiß, dass der Urlaub zu Ende ist und ich wieder nach Hause gehe. Back home, everybody, everything is perfectly figured out. Everything is wonderful. Zu Hause ist alles perfekt und wunderbar. You really think that a little problem on your vacation is gonna stress you? Denkst du wirklich, dass ein kleines Problem im Urlaub dich dann stressen würde? It should not stress you because you know tomorrow you're home in your own bed, in your own house. Es sollte dir nichts ausmachen, weil du weißt, dass du morgen in deinem eigenen Bett, in deinem eigenen Haus schläfst. Everything is just fine. Und dann alles einfach prima ist. You always have to remind yourself. Du musst dich immer wieder daran erinnern. Your destiny is the Father in heaven forever. Deine Bestimmung ist der Vater im Himmel für immer. That's where we are all going to. Dort gehen wir hin. We will see you tomorrow. Wir hören uns morgen.